Nach Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Tonglys hielten die Bürger und gesellschaftlichen Organisationen Südkoreas und die Einwohner des Kreises Songju und der Stadt Gimcheon des Bezirkes Nordgyeongsang am 8. Juni in Seoul eine Pressekonferenz zur Forderung der Zurücknahme der Stationierung von SAT. An der Pressekonferenz nahmen teil die Organisationen wie das Kampfkomitee Songju zur Rücknahme der Stationierung von SAT, das Maßnahmekomitee der Städte Gimcheon gegen die Stationierung von SAT, das Nordmaßnahmekomitee des Wohnbuddhismus zum Schutz der heiligen Städte Songju, die Landesaktion zur Verhinderung der Stationierung von SAT und das Maßnahmekomitee des Gebietes Daegu Nordgyeongsang gegen die Stationierung von SAT.